öffentlicher Münsteransprecher telefonieren ab 5 Cent Teleruf Hasenheide 13 an Radio Apore. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört eine Art Büromensch, der hier in einem blauen Hemd gewandelt sein weißes Hightech Mountainbike an einen Fahrradständer angeschlossen ist, um dann eiligst zu Elektronik Konrad zu eilen und sich wahrscheinlich die elektronische Höchstdosis für das Wochenende zu geben. Ansonsten, außer einem Kleinkind, das in einem Kinderwagen sitzt und an einem bunten Eis mümmelt, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.